This is the Vienna recording studio of the Columbia Graphophone Company on the night of the Thanks to America concert, executed by the Vienna Symphony Orchestra and State Opera Chorus under the direction of Paul Kirby. We are now going to record the address of Dr. Theodor Schmidt, President of the Austrian Olympic Committee. You will now be switched over to the concert hall. Das österreichische Olympische Komitee darf heute in Gegenwart des Staatsoberhauptes, das wir in Verehrung begrüßen, für dessen so oft bewiesene sportfreundliche Haltung wir erneut danksagen, in Gegenwart des Bundeskanzlers, wie seiner Exzellenz des Gesamten der Vereinigten Staaten von Amerika, der an der Spitze einer zahlreichen amerikanischen Kolonie heute hier erschienen ist, in Gegenwart der Vertreter Österreichs bei den Olympischen Spielen von Lake Placid in Los Angeles, den Vereinigten Staaten von Amerika seinen Dank aussprechen. Ganz Österreich und insbesondere Wien schließen sich diesem unserem Danke mit herzlicher Freude an. Haben doch die Vereinigten Staaten von Amerika dem Besten unseres österreichischen Sportes einen beispiellos herzlichen Empfang bereitet, der zur Begeisterung anschwoll, als unsere Fahne bei der Eröffnung der Olympischen Spiele im Stadion erschien und dann zu unserer stolzen Freude in Lake Placid und in Los Angeles am olympischen Siegesmaste hochging. Daher möge nun über tausende von Kilometern durch die Ätherwellen die Kunde aus Österreich zu dir dringen. Amerika, wir danken dir. United States of America, we thank you. We thank you for the marvelous organization of the Olympic Games at Lake Placid and Los Angeles. We thank you for the wonderful hospitality you extended to our participants at these games. And we thank you most of all for the many proofs of friendship and understanding shown in all parts of your magnificent country to us and through us to Austria.